Kundgabe 1475. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.06.1940. Zweifel an der Wahrhaftigkeit einzelner Kundgaben. Der sich mir anvertraut, dessen Seele gebe ich den Frieden. Und ich lenke seinen Sinn, dass er mich und meine Führung erkennt. Es ist von größter Wichtigkeit zu wissen, dass ich alle geistigen Gaben dem Willen Gottes gemäß formen und dass keine eigene Gedankentätigkeit Ursache der unklar oder unverständlich erscheinenden Niederschriften ist. Alles, was niedergeschrieben ist, hat seine Berechtigung dazu und ist immer der geistigen Reife der Menschen angepasst, denen diese Schriften einst Labsal sein sollen. Es ist zwar scheinbar das eigene Denken Veranlassung zu verschiedenen Kundgaben, jedoch liegt diesen schon eine Absicht oder ein Zusammenhang zugrunde, den die Menschen jetzt nicht recht erkennen. Es können unbedenklich diese Kundgaben als Wahrheit angenommen werden, denn gerade die Unwissenheit in manchen Gebieten ließ solche zustande kommen. Gott weiß die Bestimmung einer jeden Schrift und gibt sie wahrlich so, wie sie dereinst benötigt wird. Es sind die sonderlichsten Bedenken, die im Menschen auftauchen und immer wieder Zweifel auslösen an der Wahrhaftigkeit der Sendungen von oben. Und doch sind sie völlig grundlos. Denn es wachet ein Heer jenseitiger Geister über dem Werk und lässt nicht zu, dass irrende Wesen sich eindrängen und die Wahrheit mit Irrtum durchsetzen. Es ist folglich unmöglich, dass Kundgaben anderes als die Wahrheit enthalten können. Es ist ferner unmöglich, dass die Gedanken des Menschen zuweilen eigenmächtig tätig sind, wider den göttlichen Willen. Und es ist so nach unmöglich, dass ein im falschen Denken stehendes Wesen sich beteiligen kann an der gedanklichen Übertragung auf den Erdenmenschen. Jedoch muss der empfangende Mensch stets und ständig wachsam sein. Und also wird er immer wieder angeregt zum Grübeln über solche Probleme, die den Anschein eines Irrtums haben. Denn es befasst sich der Mensch eingehender mit solchen Fragen, die ihm noch nicht recht geklärt erscheinen. Und es wird ihm gedanklich die Aufklärung zugehen, so dass er den empfangenen Kundgaben keine Zweifel mehr entgegensetzt und also sein Wissen bereichert hat, so dass er jede diesbezügliche Gegenrede widerlegen kann. Amen.